bewundere dich.

froh, keiner zu sein. Ja, das war nochmal das Lied Politiker von den Prinzen. Ganz herzlichen Gruß. Und Captain! Schön! Wollt ihr einmal mit uns um die ganze Welt? Unser Powerboot ist schnell. Captain Schlumpf ist unser Kapitän an Bord. Ein paar Wochen sind wir fort. Kommt an Bord! Unsere Heimat ist der blaue Ozean. Kommt an Bord! Unsere Heimat ist der blaue Ozean, das Meer! Das waren die Schlümpfe. che bella giornata. Siamo tutti buoni amici e luminosi, squali di ragazzi innamorati. Ma non tu. Ja, hier ist sie, die German Radio Show.